Sie hören nun das Feature. Heute Ding, Unding, Unrat. Vom Wegwerfen und Behalten. Eine Sendung von Birgit Kupel und Wiebke Johansen. Beginnen wir beim Ende. Du, Frau Hauptmann, da kommt jetzt so ein Gnom mit Perücke und Puder. Ich glaube, der ist Schauspieler. Du stehst doch auf sowas. Ich suche Dinge, die nicht bloß Erscheinungen, Phänomena sind, sondern Dinge, die Gegenstände des Verstandes sind. Soll es ein Geschenk sein? Auch Numena oder Intelligibilia oder eben Dinge an sich, wenn Sie so wollen. Was für ein Ding? Der Verstand bezieht sich auf ein Etwas gleich X, wovon wir gar nicht wissen, noch überhaupt nach der jetzigen Einrichtung unseres Verstandes wissen können, sondern welches vom Verstand in den Begriff des Gegenstandes vereinigt wird. Wie sieht es denn aus? Mademoiselle, ich suche das Objekt einer nicht sinnlichen Anschauung. Hinter den Erscheinungen sind die Sachen an sich selbst, von deren Wirkungsgesetzen man nicht verlangen kann, dass sie mit denen einerlei sein sollten, unter denen ihre Erscheinung stehen. Die Dinge sind von uns abgefallen. Wir haben ihnen verschiedene Müllnamen oder witzig Wertstoffnamen gegeben. Sie der Müllabfuhr überantwortet und drei Dinge scheint es in der Welt zu geben. Menschen, Dinge und zwischen beiden die toten Dinge. Den Unrat, den Kehricht, Mist und Schrott, eben den Abfall. Der Abfall hatte einst einen eigenen Willen und es war ein Unguter. Zuerst fiel Luzifer von Gott ab und herab vom Himmel. Luther predigte: Ich sage oft und immer wieder, der Abfall von der Lehre ist nicht menschlich, sondern teuflisch. Er ist ein Sturz aus dem höchsten Himmel in die äußerste Hölle. Kein Abfallwirtschaftsgesetz und keine Tonne könnte dies abtrünnig werden, diese Abspaltung und Treuelosigkeit gegenüber Weltordnung, Gott, Glauben und Schöpfung fassen. Im Abfall zeigt sich unsere Liebe und unsere Nichtliebe zu den Dingen. Begrünte Müllberge an der Autobahn, Müllexport in die Länder der südlichen Hemisphäre und die ständige Bedrohung durch Sonder- und Atommüll wecken unsere Zweifel, dass die Liebe oder mehr Liebe zu Dingen und Welt die Überwinderin sein könnte. Genauso verhält es sich mit staatlich propagierten individuellen Lösungen in einer Überfluss- und Wegwerfgesellschaft, die häufig selbst in die Mülltonne gehören. Der grüne Punkt. Kaufen Sie Produkte bitte nur mit dem Die Dinge im Abfall sind Dinge im Verfall, Verworfene und unsere Widersacher. Hier gibt es sie. Die Undinge und Überreste, die uns übel wollten und die wir zur Strecke bringen müssen. Gerade hier, in dieser hässlichen Trennungsgeschichte Mensch und Ding, sollten wir uns nicht rationaler machen, als wir sind. Die Perspektive der Dinge ist uns verwehrt. Was die Dinge ohne uns treiben, was sie wünschen und wollen, wir wissen es nicht. Halten wir uns an die Bemühungen des Verstandes. Als parfümierter und präparierter Rest ist der Abfall Gegenstand zahlreicher Wissenschaften wie Archäologie, Psychoanalyse, Kulturwissenschaft und Ökologie. Erstes Kapitel: Unding und Unrat. Abgefallenes. von Restmüll, Sofas und Kruscht. Wir sprachen mit der Kulturwissenschaftlerin Dr. Gudrun Silberzahn-Jandt. Und die Frauen sagen relativ krass, sie sind Totengräber der Dinge. Mit dem Psychoanalytiker Dr. Ulrich Lampater. Wir definieren uns schon wieder über die Dinge, die wir haben. Mit der Politologin Dr. Uta von Winterfeld vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Dann ging es darum, welche Art Politik, welche Art Infrastruktur, welche Art Wirtschaften brauche ich denn eigentlich für mein individuelles gutes Verhalten? Mit Mitarbeitern der Firma Manufaktum. Das ist jetzt dieser Ventilator mit den Textilbändern, der eben halt dann sehr minimalistisch aussieht, weil er eben halt das ganze Drahtgitter, den Drahtschutzkorb nicht braucht. Mit der Geschäftsführerin einer Spülbürstenfabrik, Heidrun Schmidt. Die Lola-Bürste besteht hauptsächlich aus Buchenholz, aus reinem Buchenholz. Dieses Buchenholz wird hier in Schleswig-Holstein geschlagen. Mit der bildenden Künstlerin Tonja Kudras. Also das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die mit diesen Arbeiten auch zusammenhängt, dass meine Sachen immer irgendwie kaputt gehen. Verstand und Sinnlichkeit können bei uns nur in Verbindung Gegenstände bestimmen. Und wenn wir sie trennen, so haben wir Anschauungen ohne Begriffe. Oder Begriffe ohne Anschauungen. In einem Warenhaus trafen wir einen Philosophen auf der Suche nach dem Ding an sich. In beiden Fällen aber Vorstellungen, die wir auf keinen bestimmten Gegenstand beziehen können. Der Begriff eines Dings an sich ist also ein bloßer Grenzbegriff, um die Anmaßung der Sinnlichkeit einzuschränken. Der Begriff der Tücke des Objekts ist ein milder Euphemismus, eine nette Beschönigung für unser Leiden an den gemeinen Dingen. Unerhört bleibt unsere alltäglich ausgestoßene Drohung, sie aus dem Fenster in den Orkus oder Locus zu stoßen, weil sie dämonisch, vampirisch und untreu sind. Es sind ihnen dabei im Wesentlichen drei Vorwürfe zu machen. Sie sind vertrackt und undurchschaubar, sie dienen uns nicht, sondern scheinen im Gegenteil von uns zu erwarten, dass wir ihnen dienen. Und drittens sind sie in der Überzahl. Es gibt ihrer viel zu viele. Ist es Trost, dass sie nicht Höllengeburten sind, sondern menschliche Werke? Wenn die Dinge und Geräte ihr Werk nicht tun, können wir ihre Hersteller nicht würgen. Meist können wir nicht einmal den Rechtsweg beschreiten. Wir sind allein mit dem Verhängnis, der ausgelaufenen Waschmaschine, der zerbrochenen Kanne, dem sinnlos piependen Computer. Unsere Expedition ins Reich der Dinge begannen wir dort, wo man sich nach landläufiger Meinung besonders gut mit dem pfleglichen Umgang mit den Dingen und dem Abfall auskennt, im Ländle. Im württembergischen Esslingen trafen wir die Kulturwissenschaftlerin Dr. Gudrun Silberzahn-Jandt. Es ist so, dass sich durch diese neuen Müllverordnungen sehr viel an Arbeiten, die vorher kommunale Arbeiten waren, Dinge zu sortieren oder komplett wegzuwerfen, sich in den Haushalt verlagert haben. Und die Frauen haben sich zum Teil wirklich auch in Gesprächen bezeichnet, dass sie Müllwerker geworden sind, Müllarbeiterinnen. Und sehen das sehr komplex. Sie sagen im Prinzip, sehr viele Hausarbeiten sind Müllarbeiten. Wenn sie staubsaugen, wenn sie aufräumen, dann sortieren sie immer und haben immer im Hinblick, was passiert mit den Dingen danach. Und von der Politik her wird eher immer gesagt, es sei so ein Kreislauf der Dinge gegeben. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz, was ja auch sehr schön rund dann gezeichnet ist, wie wenn alles wieder irgendwo zugeführt wird. Und die Frauen sagen relativ krass, sie sind Totengräber der Dinge. Gudrun Silberzahn-Jandt führte im Auftrag des Landes Baden-Württemberg zwischen 1995 und 1998 eine Studie durch mit dem Titel Der hieß Frauen und Müll, Emanzipation oder Rückschritt. Und es wurde nur meine halbe Stelle genehmigt, sodass nur dieser kulturwissenschaftliche Teil blieb. Und der hat den Untertitel gehabt, Müll im Kopf. Was sehr schön ist, weil es einfach um diese Frage, was steckt hinter dem Handeln. Ein Forschungsprojekt des Instituts für empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen, das Forschende und Beforschte mit der erregenden Seite des Abfalls konfrontierte. Und was mir auch gefallen hat, dieses doch sehr intime am Müll, das war mir vorher nicht so bewusst. Und es wurde nochmal deutlich, als dieses Projekt im Institutskolloquium sich präsentieren sollte und ich meine Hilfskräfte, meine Studentischen gebeten habe, ob sie nicht einfach eine Tüte Müll von sich zu Hause mitbringen können, dass man diese schwierige Frage, was ist Müll überhaupt, auch veranschaulichen. Und die haben sich geweigert und haben gesagt, sie zeigen das nicht allen, was sie in ihrem Mülleimer haben. Also Restmüll wäre das in dem Fall gewesen. Und erstmal war das ganz kategorisch nein. Und dann ging aber die Geschichte weiter, indem sie mir dann verbal aufgetischt haben, was im Mülleimer ist. Und haben gesagt, sie haben eine Katze und da sei als die toten Mäuse, die sie anschleppen würde, wäre da im Mülleimer. Also ging dann darum, möglichst Ekliges mir zu sagen, um zu beweisen, nee, das kann ich nicht. Aber ich denke, es ging nicht allein nur um diese toten Mäuse, sondern dass ich im Müll sehr viel vom Lebensstandard, vom Umgang mit Dingen, von der Liebe oder Nichtliebe zu den Dingen, dann auch zeigt, sehr viel Sexuelles auch, das da drin zu finden ist, Damenbinden, Kondome oder nicht und solche Dinge einfach, sodass das nicht gezeigt wird. Hat es zum Teil solche Blüten für, dass es Schlösser an Mülleimern gibt. Die verhindern, dass jemand Fremdes noch was einwirft. In Tübingen hat sich ein Schlosser darauf spezialisiert, auch ein System zu entwickeln. Also es ist durchaus nicht nur ein Esslingen-spezifisches Problem, wo es wirklich darum geht, so diesen Müll also mal als eigenes zu bewahren. Ich denke, es spielt auch noch die Rolle, sollen die anderen nicht wissen, was man wegwirft. Das haben alle der Frauen zugegeben, dass sie schauen, was die anderen wegwerfen. Die Hausbesuche und Erkundungen des Abfalls ergaben Peinliches. Was sich beim Müllen auch zeigt und sehr auffällig war, war eine Kinderfeindlichkeit und eine Fremdenfeindlichkeit, weil es immer wieder Auseinandersetzungen gibt, dass natürlich Familien, die Kinder haben und Säuglinge haben oder aber auch natürlich Pflegefälle haben, Alte, dass die einen höheren Müllverbrauch haben oder mehr Müll produzieren durch die Windeln, durch die Pflegeutensilien. Und es immer Streitpunkte gab. Also am Müll zeigt sich dann nochmal sehr deutlich, was hinter einer Gesellschaft auch steckt. Was es wirklich gibt, sind ja die Vermüller. Das sind ja die Menschen, die sich nur von gar nichts trennen können. Das gehört mit zur Zwangsneurose. Also das geht ja so weit, dass also das ganze Zimmer voll Zeitungen ist, dass sie nichts wegwerfen können, dass sie keine Schrauben wegwerfen können. Ich habe mal einen Patienten gesehen, der, glaube ich, vor vielen Jahren, der hat es mit Schrauben. Der hat also gigantisch alle so ein Alteisen und sowas. Das erzählt Dr. Wolfgang Lamparter, Arzt für Psychosomatik am Universitätskrankenhaus Eppendorf, den wir zu alltäglichen und pathologischen Dingbeziehungen befragten. Viele Leute haben es mit Zeitungen. Das ist dann oft so schwer, dass die Feuerwehr kommen muss. Die können also gar nicht mehr durchs Zimmer gehen, sondern das ganze Zimmer ist quasi mit Zeitungen ausgefüllt und da gibt es nur noch so Gänge. Die können das nicht weggeben. Kennt jeder manchmal ein bisschen, nicht, von sich. Das lese ich nochmal, lege ich mal weg und dann wird es irgendwo hingelegt und man kann sich dann doch nicht von trennen, obwohl man irgendwo genau weiß, man wird es nie lesen. Gerade in der Welt, in der wir leben, wo so unendlich viele Dinge gibt, wo ständig Dinge produziert werden, wo das Ding an sich eben keine Kostbarkeit mehr ist, wie in Mangelgesellschaften, kann das eben sehr rasch sehr heftig werden. Vielleicht zerfällt die begüterte Menschheit in Wegwerfer und Behalter. Beide bemühen höhere Werte für ihr Verhalten. Einerseits zu schauen, was für Unterschiede gibt und aber auch zu schauen, was für wichtige Themen sind im Umgang mit Müll vorhanden, wo es unter anderem natürlich auch die Moral ist. Andere Tugenden wie Fleiß, Sauberkeit, Ordentlichkeit, die sich im Müll zeigen, welche die sehr, sehr ungern Dinge wegwerfen, weil sie Beziehungen zu Dingen haben und entwickelt haben und sehr wohl wissen, dass das Ding nicht mehr seinen eigentlichen Gebrauch hat, nicht zu Anführungsstrichen nichts mehr Nutze ist, aber sehr viel Emotionen und Erinnerungen dran hängen. Und da ist es auffällig, also die es sich leisten können, heben solche Dinge einfach auch auf. Zum Teil wandern die dann aber auch immer weiter weg von einem, dass sie vom Wohnzimmer in den Flur, in den Vorbereich von der Wohnung landen. Und dann im Keller, aber da immer noch nicht weggeworfen werden. Also das sind immer so Zwischenbereiche, die zeigen, dass eine Beziehung noch herrscht, aber die auch immer dünner und brüchiger wird, bis sie dann endlich Dinge weggeworfen werden. Mal einfach aus Sachen aus der eigenen Wohnung auf, also dieses rote Sofa, das inzwischen Bezug hat, weil er kaputt ist, kann ich ganz rationell damit argumentieren, das kann ich noch nicht wegwerfen, die Kinder sind noch klein, was Neues verdrecken sie. Aber es hat natürlich auch noch andere Beziehungen. Dieses Sofa wurde während meiner Studierendenzeit gekauft. Das ist in zwei Wohngemeinschaften gestanden. In einer Wohngemeinschaft war das gemeinsame Sofa. Und nach wie vor finde ich diese Farbe schön, also ich kann dann auch rational damit argumentieren. Ich kann auch sagen, ich hätte kein Geld für ein neues, aber das merke ich, das sind einfach vorgeschobene Dinge, wo es natürlich um die Liebe mit sowas geht. Auf Dr. Gudrun Silberzahn-Jans Sofa haben die Erinnerungen Platz genommen. Dr. Ulrich Lamparter, zu dessen Arbeitsmitteln ein Sofa gehört, denkt an die Fähigkeit des Menschen, Dinge der unbelebten Umwelt zu besetzen. Früher hat man gesagt, libidinös zu besetzen. So zu bestücken sogar, sagt man, libidinös bestückt ist etwas. Und das heißt also, es hat eine ganz individuelle Bedeutung in der inneren Welt. Und das ist eben wichtig, ob Dinge nun also besetzt sind oder ob die nicht besetzt sind. Und wenn sie besetzt sind, ist immer die Frage, womit sind sie besetzt? Wenn man ganz klassisch denkt, mit positiver Energie, Libido oder vielleicht auch mal mit negativer Energie. Man braucht die Dinge, klar, sonst. Und man braucht auch die Besetzung der Dinge, nicht? Und je mehr wir Dinge besetzen können und so intensiver wir die Welt auch besetzen können, umso reifer sind wir auch. Umso mehr können wir die Welt genießen. Nicht mehr Dinge, mehr Genuss, das ist sehr wichtig, sondern mehr Besetzung, mehr Genuss. Und das ist jetzt ein großer Unterschied. Denn viele Menschen versuchen vielleicht sogar durch Anhäufung von Dingen dazu zu kommen, dass sie eine intensivere Beziehung zur Welt aufbauen. Das ist ein Irrtum. Es geht darum, die Dinge zu besetzen. Man sieht das an Kindern, wenn Kinder ganz viele Spielsachen haben, ist es schlecht. Dann können sie gar nichts mit anfangen. Wenn sie ein paar Zinnfiguren haben, ein paar Bauklötze, ein paar Autos, die sie wirklich gerne haben, dann prangt sich die Fantasie um die und es ist wirklich wichtig und schafft Befriedigung. Beides, das Besetzen und das Sich-Trennen von den Dingen, erfordert Kraft und Reife. Also ich würde auch sagen, der Wegwerfer ist relativ reif. Nicht? Er kann sich trennen, das ist schon mal wichtig. Er kann Besetzungen abziehen. Und das ist auch gut. Die Besetzungen haften nämlich. Da hat Freud früher den schönen Ausdruck gebraucht, dass die Libido klebrig ist. Die haftet. Ich hatte in der Grundschule jetzt ein Projekt zum Thema Kruscht, wo wir eine kleine Ausstellung gemacht haben. Also da haben sie zum Schluss dann die Sachen nochmal hergebracht, die sie eigentlich schon als Kruscht bezeichnet haben und haben untereinander das Tauschen angefangen. Wo ich denke, da zeigt sich einfach, wie viel Wert es noch hat. Es hat sehr viel Erinnerung. Sie wissen genau, woher das herkommt, von wem sie es geschenkt bekommen haben und geben es dann ungern weg. Da sind sie eher dann sauer, wenn die Mutter mal aussortiert, ohne dass sie gefragt wurden. Das gibt in der Regel dann größere Kräche. Kruscht, da fragt der Fischkopf, was ist das? Kruscht sind durchaus auch die kleinen Dinge und ich denke, mit diesem Wort zeigt sich einfach auch dieses Liebevolle, was in dem Wort auch noch mit drin steckt, wo ja es eben noch Schätze tatsächlich auch, die durchaus Billigartikel aus Fernost sein können. Was ist als erstes besetzt? Natürlich, wenn so ein Kind auf die Welt kommt, besetzt das zunächst mal die Mutter in gewisser Weise. Die Brust zum Beispiel, das ist ja das Wichtigste zunächst mal, sonst überlebt das Kind nicht. Aber es besetzt auch bald andere Dinge, die es sieht. Wenn man sowas fürs Bettchen hängt und dann kommt irgendwann das sogenannte Übergangsobjekt. Das heißt also das erste Objekt, das nicht ich und nicht die Mutter ist. Es wird besetzt, es wird geliebt, es beruhigt, es hat einen ganz innigen Körperkontakt, es saugt an ihm, es versucht es einmal kaputt zu machen und irgendwann, das ist auch charakteristisch, wird das Übergangsobjekt verlassen. Was ist das? Das erste Ding, was mit dem Kind dann auseinandersetzt, ist die eigene Produktion, was es selbst produziert hat. Das ist das erste große Ding, was es gemacht hat. Nicht? Und das ist dieser Haufen, der natürlich nicht mehr es selbst ist, das irgendwann sozusagen getrennt ist. Und dieser Haufen, diese Auseinandersetzung mit diesem Haufen, mit dieser eigenen Produktion, prägt auch enorm das Verhältnis zu den Dingen. Die ganzen Vorgänge, die ganzen psychologischen Vorgänge um Geld, um Besitz, um Haben. Das spricht, ist nun, gehört zu dieser Welt. Zum Beispiel das Sammeln. Ne? Das Sammeln ist letztlich ein Ungeschehenmachen dessen, dass der Haufen, den wir irgendwo hingesetzt haben und den wir ganz wichtig gefunden haben, irgendwann weggenommen wird. Man muss ja auch die positiven Dinge sehen. Wir haben ja als große Veränderung eigentlich eine Revolutionierung der Kindererziehung gehabt in den letzten 50 Jahren. Und die, zum Beispiel die Reinlichkeitserziehung hat sich in einer Weise liberalisiert. Es ist fantastisch. Damit werden die Verhältnisse zu den Dingen natürlich auch geprägt. Es ist auch nicht mehr so intensiv, diese Macht- und Ohnmachtkonflikte in der Reinlichkeitserziehung und so weiter. Aber wir haben ja auch ein beliebigeres Umgehen mit Dingen. Nicht? Und wir hängen nicht mehr so an den Dingen. Zweites Kapitel. Das Ding als Gemachtes und als Geliebtes. Zunächst die Sammlung. In der Sammlung kommt das Ding zu sich. Gleich ob Milchkännchen, Briefmarken oder afrikanische Holzskulpturen. Konzentriert blicken die Dinge auf uns von Sockel, Vitrine oder aus einem repräsentativen Sammelalbum. Herausgeputzt und befreit von jeder irdischen Funktion unterhalten sie Beziehungen von Ding zu Ding. Ihre Gemeinsamkeiten waren augenfällig, in der gewöhnlichen Welt der Menschen als Dingverwender, während im Ding-Olymp-Sammlung ihre Unterschiede bestimmend sind. Es leuchtet ihre Figur, ihr Material, ihre Magie und es zählt ihr Schicksal, ihre Geschichte, ihr Alter. In der Sammlung und in der Vielzahl potenziert sich seltsamerweise Eigenart und Einzigartigkeit der Dinge. Das Ziel ist fast nicht zu erreichen und ist eines der Geheimnisse der Leidenschaft der Sammelarbeit. Die Sammlung strebt hin zur Vollständigkeit. Vollständigkeit ist ein erregender Abstand zur unordentlichen irdischen Dingwelt, in der Zufall, Mangel und Dürftigkeit regiert. Und die Hässlichkeit und die bekannte Gemeinheit der Dinge. Von diesem Kontrast zwischen serieller Sammlung und ungesammelter Welt lässt sich schließen auf die Herrin oder den Herrn des Dingreichs, die Sammlerin, den Sammler. Der Schriftsteller Walter Benjamin: Man hat nur einen Sammler zu beobachten, wie er die Gegenstände seiner Vitrine handhabt. Kaum hält er sie in den Händen, so scheint er, inspiriert durch sie, hindurch in ihre Ferne zu schauen. Niemand, neben dem Schöpfer, ist den Dingen so nah. Er ist von seinen Sammeldingen so besessen, er besetzt sie und der Besitz ist für ihn das allertiefste Verhältnis, das man zu Dingen überhaupt haben kann. Nicht, dass sie in ihm lebendig wären, er selber ist es, der in ihnen wohnt. Das Ding als Gehäuse und schützende Hülle. Psychoanalytisch gesehen handelt es sich um eine narzisstische Expansion. Die Objekte, die beruhigenderweise immer da sind, sind Trost und Rettungsversprechen gegen Verlassenheit und Sinnlosigkeit. Die Besitzgier und Skrupellosigkeit, mit der manche Sammler vorgehen, verweist auf Ängste und die Ersatzfunktion der Dinge für Fürsorge und Schutz. Hier kann Wiedergutmachung für früh erlittene Unbill selbst verwirklicht werden. Die Objekte geben den Sammelnden ein Gefühl der Sättigung, tragen zur Selbstsicherheit und Stabilität bei. Ja, sie vermögen sogar eine Illusion der Erwähltheit zu schaffen. Ich kann es bekommen. Ich bin das Lieblingskind. Der Erwerb eines ersehnten Objektes, dessen Fehlen bislang schmerzte und dessen Anwesenheit die Sammlung adeln, wenn nicht krönen würde, ist für den Sammler ebenso palliativ wie Stimulanz, eine erregende Beruhigung. Es ist ein kurzes Innehalten auf dem Weg der Errichtung eines Privatuniversums, das unabgeschlossen ist wie die Kunst, andere große Themen oder wie die Entwicklung von irgendjemandem. Zu Recht wird den Sammelnden ein geringeres Vertrauen in Menschen unterstellt. Das Problem der Fälschung einmal apart, geht es mit rechten Dingen zu, statt auf einen Menschen auf Dinge zu setzen und in sie zu investieren, wehrlose, treue und verschwiegene Begleiter. Die alten Dinge sind neben Behausungen auch Brücken in die goldene Vergangenheit. Antiquitäten sind Zeugnisse von Kontinuität und einer symbolischen Verbindung mit dem Gestern. So hebt der Besitz jedwede Ferne auf und das Objekt des Sammlers ist das purste und das geliebteste Ding von allen. Unterkapitel von Schaltern, ökologischen Rucksäcken und Kühlschränken. Also das ist das typische Klacken, was jeden Schläfer aufweckt. Die Mechanik unserer Schalter kommt aus einem Betrieb in Halver bei Lüdenscheid, der seit 1910 elektrotechnisches Installationsmaterial für industrielle und schiffbautechnische Zwecke herstellt. Daraus ergeben sich für den Einsatz im Haushalt erhebliche Vorteile. Das Sprungwerk des aus 42 Einzelteilen bestehenden Keramikschalters ist das Ergebnis mechanischer Feinarbeit. Unabhängig von der Geschwindigkeit der Drehbewegung ist ein gleichmäßiger Schalterkontakt gewährleistet, der mit einem lauten Klacken geschlossen wird. Nicht nur akustisch wohltuend, sondern auch in hohem Maße materialschonend. Die Produktentwicklung stützt sich eigentlich zu 50-70% auf Kundenanfragen. Die Porzellanschalterserie ist genau daraus entstanden. Eine Kundin aus Bayern hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass man das früher machte und von der Funktion her ja auch sehr gut ist. Und wir haben es dann innerhalb von knapp einem Jahr nachgebaut. Dass wir Gast sind in einem Versandhaus für die besseren Stände, lässt neben der Produktprosa auch der lateinische Name erkennen. Manufaktum Vulgo Handwerk. Ein Einkauf als Zeitreise oder ein Besuch bei Tante Emma, die es mit durablen Qualitäten hält. Das ist ja auch unser Leitsatz. Es steht ja vorne auf dem Katalog drauf, es gibt sie noch, die guten Dinge. Man findet zum Beispiel ein Produkt von 1920, 1930 meist in einem wesentlich besseren Zustand, als wenn man nun versucht, ein Produkt zu finden, was in den 70er Jahren gebaut worden ist. Man hat damals wesentlich mehr für diese Sachen bezahlt. Das Geld wurde angespart, um sich so etwas leisten zu können. Und dann war es auch ein Teil, was gehegt und gepflegt worden ist. Das hat sich dann eigentlich in dem Zeitraum Ende der 60er Jahre oder Anfang der 60er Jahre auch mit dem Einsatz der Kunststoffe dann doch ganz anders verschoben. Und es wurde dann eigentlich eine Wegwerfgesellschaft. Und man geht heutzutage mit anderen Dingen ganz anders um. Wobei, ich habe gerade ein Produkt neu entwickelt. Das war aus einer alten Eisenwarenzeitschrift um die Jahrhundertwende, der sogenannte Milchwächter, den man in den Topf unten legt und der beim Kochen anfängt zu klappern. Nicht alle guten Dinge müssen ausgegraben oder nacherfunden werden. Manchmal kommt der sogenannte kreative Einkäufer. Was ist das erste Ding? Nicht alle guten Dinge müssen ausgegraben oder nacherfunden werden. Manchmal kommt der sogenannte kreative Einkäufer auch durch normalen Messekontakt zu altbewährten Artikeln. Sie trat einen publizistisch wenig gewürdigten Siegeszug um die Welt an. Die Lola-Bürste besteht hauptsächlich aus Buchenholz, aus reinem Buchenholz. Dieses Buchenholz wird hier in Schleswig-Holstein geschlagen. Das hat auch seine Bedeutung, denn es gibt auch Plantagenbuchen, die wachsen zu schnell, sind dadurch im Holz zu weich und dadurch ist die Qualität der Bürste ein bisschen niedriger. Das zweite Material ist immer die Besteckung. Das heißt, das Borstenmaterial, das variiert eben zwischen Rossa, Fieber, Nylon. Und dann gibt es ein drittes Material, das sind die Drahtteile. Ich kaufe die Drahtrollen, habe in der Fertigung Drahtbiegemaschinen und biege die Haken, die Haltedrähte, die Ösen, alles selbst. Dann gibt es noch diesen roten Ring. Das ist auch lebensmittelechte Farbe, das muss ja sein. Und dann gibt es da weiter nichts an der Lola-Bürste. Lola bedeutet die Abkürzung des ehemaligen Lockstädter Lagers. So hieß der Ort Hohenlockstedt, wo wir jetzt produzieren, früher, vor dem Krieg, bis auch kurz nach dem Krieg noch, dann wurde er umbenannt in Hohenlockstedt. Lola bedeutet Lockstädter Lager. Leider nicht mein Vorname. Die Geschäftsführerin der Schmidt-Lola GmbH, ein Name steht für Sauberkeit, heißt Heidrun Schmidt. Und an den Fertigungsmaschinen wacht Meister Petersen. Sehen Sie, das sind hier spezielle Hollandbürsten, die einen roten Ring bekommen, so gewünscht vom Kunden. Es ist das so, dass auf 90 Grad die Maschine viermal taktet, also 360 Grad. Auf der ersten Station wird das Holz gebohrt. Die zweite Station wird abgefragt, ob das Holz überhaupt noch da ist oder ob es beim Bohren zerstört worden ist. Die dritte Station stampft die Borsten in das Holz. Und die vierte Station wird zugeführt. Das heißt also, wenn die Bürste fertig gestanzt ist, wird auf Station 3 der Spanner geöffnet, die Bürste fällt raus und auf Station 4 wird ein neues Holz eingelegt. Und das wiederholt sich also jetzt praktisch alle ca. 15 Sekunden in eine Bürste werfen. Eigentlich kann man die Form und die Art einer Lola-Bürste nicht mehr verbessern, weil der Kopf lässt sich drehen. Das heißt also, die Borsten, die durch lange Benutzung vorne möglicherweise etwas verschleißen, können durch eine einfache Drehung des Kopfes nach hinten gedreht werden, sodass also immer wieder eine optimale Bürstenfläche entsteht. Allerdings ist es natürlich schon so, dass gerade die Jugend so eine ganz normale Standard-Holz-Lola-Bürste nicht mehr so richtig schick findet. Und deshalb sind wir also vor einigen Jahren auf den Gedanken gekommen, diese Bürsten zum Beispiel in diesen sogenannten Benetton-Farben, also rot, gelb, grün, blau, zu lackieren, natürlich mit lebensmittelechten Farben. Der Vierzeiler stammt nicht von uns, sondern aus einer Zeit, als Werbetexter zwar auch keine großen Dichter, aber immerhin noch der deutschen Sprache mächtig waren. Manufaktum hat natürlich eine gigantische Verbreitung, das darf man nicht vergessen. Wenn ich bei Spar oder bei Edeka gelistet bin, dann habe ich vielleicht eine Möglichkeit von 1000 Läden oder sowas in der Richtung. Manufaktum mit dem Versandkatalog spricht viel, viel mehr Kunden an. Was kostet das denn bei Manufaktum und was kostet das im Supermarkt, so eine Bürste? Muss ich diese Frage beantworten? Matthias Schmidt, Juniorchef, drückt sich um die Beantwortung der Frage. Die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist aber ganz anders. Diese Lola-Bürste aus Rossa hält mindestens 2 Jahre, ist mindestens 2 Jahre im Haushalt. Die mit den Nylon-Bürsten auch mindestens 1 Jahr. Gut, man wirft ja auch nichts weg, wenn es noch nicht kaputt ist. Aber normalerweise wäre ich froh, wenn sie ein bisschen mehr ausgetauscht würde. Es ist ja so, im Grunde kann die Hausfrau gar nicht mehr entscheiden, welche Bürste sie kauft. Die Entscheidung, was auf den Markt kommt, das wird von dem Einkäufer der großen Ketten getroffen. Und da die auch teils Plastikbürsten haben wollen und wir nicht alles zukaufen möchten, haben wir uns notgedrungen dazu entschieden, auch Plastikbürsten zu spritzen und auch zu bestanzen. Also das ist für Frauen ganz oft eine ganz undankbare Geschichte, weil nämlich auf der einen Seite sie in der Lebenswelt im Alltag ganz viel mit Verantwortung zu tun haben, also dass negative Auswirkungen von Umweltbelastungen. Beispielsweise Allergien von Kindern betreffen. Die Politologin Dr. Uta von Winterfeld vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie beschäftigt sich unter anderem mit den philosophischen, politischen und wirtschaftlichen Bedingungen für richtiges Handeln. Ob nun die Wahl der umweltfreundlichsten Spülbürste oder die Verantwortung für Mülltrennung, Müllreduzierung und Allergien, die Konsumentin hat selten die Wahl. Auf der anderen Seite ist die Gesellschaft aber noch immer so organisiert, dass sie ganz wenig Handlungs- und Einflussmöglichkeiten haben. Sie gestalten nicht mit an der Stadtplanung, sie gestalten nicht mit an den Produktdesignentwürfen, sie gestalten nicht mit an politischen Fallkonzepten bzw. vergleichsweise wenig. Und das ist das, was ich die Verantwortungsfalle nenne. Also es entsteht so eine Art ohnmächtiger Überverantwortung, also sich für was zuständig zu fühlen, an dem man eigentlich vergleichsweise wenig wirklich ausrichten kann. Wo dann beides passieren muss, also dass Frauen sich weigern, solche Verantwortung zu übernehmen, aber auch, dass sie die Strukturen mitgestalten können. Hier im 1991 gegründeten Wuppertal-Institut, dessen Präsident Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker ist, wird gearbeitet an Programmen für die Umsetzung der Agenda 21, an Modellen zukunftsfähiger und nachhaltiger Entwicklung für Wirtschaft und Politik. Was kann der Einzelne tun? Sollte er zum Öko-Knigge greifen? Es gibt im Zusammenhang mit dem Erkennen davon, dass es eine ökologische Krise gibt, die für menschliches Existieren richtig gefährlich werden kann, ganz viele Ratgeber für richtiges Konsumieren und eben auch für ökologisches Konsumieren. Das ist nicht so, dass ich sagen möchte, die sind jetzt alle ganz falsch und unsinnig. Aber ich finde, dass sie verschiedene Problematiken enthalten. Die grüne Tat. Altöl und ihr brauchtet Bratöl sammeln und in der nächsten Tankstelle abgeben. Batterien zum Händler bringen, nachfragen, was er damit macht. Also ein Ratgeber kann dann zum Beispiel fordern, dass man beim Kochen die Größe der Herdplatte auf die Größe der Töpfe abstimmen sollte. Wenn man so argumentiert, es verdeckt eigentlich ganz viel. Es verdeckt zum Beispiel, dass so wie moderne Küchen entstanden sind, sie jenseits sämtlicher Vorstellungen von sparsamem Umgang mit Energie entstanden sind. Wenn ich meinen Blick ganz anders ausschweifen lasse und wegschweifen lasse von Herdplatten und von Töpfen, dann könnte ich ja zum Beispiel darüber nachdenken, dass die alte Küchenmaschine was ganz, ganz anderes gewesen ist. Ich argumentiere jetzt nicht so, dass ich finde, wir sollten die sofort wieder in die Küche stellen. Aber das Prinzip ist spannend, weil mit der eigentlich ganz viel auf einmal erledigt wurde. Da wurde heißes Wasser drauf gemacht, alles mit einem Feuer. Da wurde mit geheizt und da wurde mit gekocht und wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Sachen. Bügeleisen wurde da wahrscheinlich draufgestellt. Das heißt, man machte mit einer zentralen Energiequelle eigentlich ganz viele Tätigkeiten in der Küche. Die moderne Entwicklung von Küche, die sich um Energie dann einen Teufel schert, die macht eigentlich für jeden Vorgang ein extra Gerät. Eins für heißes Wasser, eins für das Waschen, eins für das Kochen, eins für das Heizen, eins für das Bügeleisen und, und. Und da, finde ich, kann ein guter Blick hingehen, was dann solche Strukturen angeht. Und dann geht es eben nicht nur um das richtige oder falsche Verhalten von Menschen, sondern dann geht es auch darum, welche Haushaltsgroßgeräte werden eigentlich hergestellt und wie sinnig oder unsinnig sind die eigentlich. Und dann ist da noch ein zweites, was Frau von Winterfeld an den schlauen Ratgebern nervt. Die Anweisungen kommen von Experten, die auf die Menschen nicht hören, sie nicht einmal fragen. Die Wissenschaft hat dem Alltag den Rücken gekehrt und ihre empathischen Züge verloren. Für welchen Ausweg steht das Wuppertal-Institut? Ich denke, da gibt es vielfältige und sie setzen auf ganz verschiedenen Ebenen an. Also eines, wofür das Institut bekannt ist, ist sicherlich die Effizienzrevolution. Dahinter steckt der Gedanke, dass die Technikentwicklung insofern dinosaurierhaft heute ist, weil sie überhaupt nicht den Kriterien von Umweltverträglichkeit, von sparsamem Energie- und Ressourceneinsatz gefolgt ist und das ja zunächst mal auch gar nicht notwendig schien, es so zu machen. Und dann ist der Gedanke der Effizienzrevolution, dass man eigentlich mit demselben Einsatz, beziehungsweise sogar mit sehr viel weniger Einsatz an Material und Energie, aber denselben Wohlstandseffekt erreichen kann. Das ist eine Dimension, die stark auf die Seite der Produktion geht und auch der Technikentwicklung geht. Eines unserer berühmten Beispiele ist der Kühlschrank. Es geht nicht nur darum, einen Kühlschrank herzustellen, der jetzt möglichst wenig Schadstoffe enthält und möglichst wenig Energie verbraucht, sondern es geht darum, von dem Produkt Kühlschrank zunächst mal sich ganz gedanklich zu entfernen. Es geht dann nur noch um die Dienstleistung Kühlen. Und dann kann ich fragen, so, und ist die eigentlich mit dem Kühlschrank gut gelöst? Und dann wird es abenteuerlich, weil wenn wir uns bewusst machen, was für eine Idiotie, es ist Winter. Wir heizen mit viel Energie den Raum und in diesen mit viel Energie geheizten Raum stellen wir ein Gerät, das mit viel Energie wieder einen kalten Innenraum herstellt. Also außerirdische Wesen müssten sich sagen, die sind doch völlig übergeschnappt. Was machen die da eigentlich? Und dann kann man sagen, man kann diese Dienstleistung Kühlen auch anders lösen. Sie ist früher mal anders gelöst worden, mit Felsenkellern, mit Vorratskammern. Sie lässt sich heute, und das ist dann gemischt zwischen Tradition, aber auch Innovation, auch wieder anders lösen. Man könnte Kühlschränke bauen, die die kalte Außenluft im Winter einbeziehen können. Dass der Konsum viele Funktionen übernimmt, die eigentlich originär überhaupt nicht konsumtiv sind. Bei der Werbung ist es oft so, dass wir nicht dazu angehalten werden, ein Gut zu kaufen, weil wir das brauchen, sondern es werden ganz viele andere Symbole mit reingepackt, die mit dem Gut eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Also, dass wir beispielsweise mehr Kontakt zu anderen Menschen haben, wenn wir das und das Produkt uns kaufen. Oder dass wir mehr Erfolg in der Arbeitswelt haben, wenn wir uns das und das Produkt zulegen. Dass wir uns im Leben sicherer fühlen können, wenn wir dies und dies tun. All das wie Sicherheit oder Anerkennung. Oder auch, dass wir es selber machen, dass wir uns jetzt was kaufen, weil wir uns was Gutes tun wollen. Also, dass wir uns belohnen. All das hat eigentlich mit dem Gut selber gar nichts zu tun, sondern es sind Funktionen, die mit unserem leiblichen und auch seelischen Wohlergehen zu tun haben und die mit diesem Konsum kombiniert werden. Und wenn das erfolgreich gelingt, bekommt natürlich die Aufforderung, den Konsum zu lassen, was ganz bedrohlich ist. Ich denke, damit ist auch zu erklären, dass im Bereich Konsum, in Diskussionen in der Öffentlichkeit, das schnell hoch hergeht, dass das emotional eine ganz aufgeladene Atmosphäre ist. Wir definieren uns schon wieder über die Dinge, die wir haben. So kann man sagen. Wir wollen nicht mehr die Dinge haben, weil wir sie haben wollen, weil wir sie gebrauchen können. Wir wollen die Dinge auch zum Teil haben, weil wir deren Rückwirkung auf uns kaufen wollen. Innovation ist ja sowieso ganz, ganz wichtig, Innovation und Zukunft. Und die problematische Dimension begegnet mir beispielsweise bei der Innovationsgeschwindigkeit. Also es gab einfach mal Dinge, die waren für ein Leben lang und solche Dinge gibt es gar nicht mehr. Wenn ich mir einen Computer kaufe, muss ich mir in 4 Jahren einen neuen kaufen. Und da ist unser Verhältnis dann vielleicht zu wenig innig. Also wir können überhaupt nicht eine wirklich lang dauernde Beziehung zu den Dingen entwickeln, weil sie ja schon ständig wieder ausgewechselt werden müssen und überholt sind. Und diese Zeitspannen werden immer kleiner. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die mit diesen Arbeiten auch zusammenhängt, dass meine Sachen immer irgendwie kaputt gehen. Lebensgroß in Denkmalpose, die Hand unterm Rockaufschlag und mit Zweispitz stand Napoleon Bonaparte der Kreuzung Belle-Alliance und Waterloo-Straße in Hamburg vor. Das sind Materialien vom Tier. Das fängt an dann mit Häuten. Dann geht es weiter auch mit Darm, mit Blasen. Mit Haaren auch, also mit Pferdeschweifen, weiter mit Blut und mit Knochen. Dann ging es weiter über diese Materialien, die letztendlich dann auch noch, also zum Teil auch mit dem Knochen zu tun haben. Das wäre dann eben halt Seife. Mit Seife ist das dann dieser Napoleon aus Seife und Seifenengel. In der Arbeit der Hamburger Künstlerin Tonja Kudras spielen organische Materialien eine wichtige Rolle. Materialien, die eigenen Gesetzen gehorchen und für deren Bearbeitung sie viel Forschungsarbeit leistet. Da fand ich schon ganz interessant, was kriegt diese Seife, was nimmt die an, was passiert, wenn der Regen kommt. Und es war auch so ein, hat auch so ein Affront gegen Denkmäler, aber leider, er verlor den Kopf, zum Schluss sah er aus wie ein Invalide. Also diesen Prozess gab es dann gar nicht. Bei Tonja Kudras Arbeit an einen sicheren Ort bringen, ausgestellt in Berlin, München, Saarbrücken und Budapest, verspricht die Form und Anmutung etwas anderes als das gewählte Material. Wo eben dieses Salz insofern eine Bedeutung bekommen hat, weil so eine Urne in dem Moment, wo sie eben halt im Wasser oder im See wieder beigesetzt wird, eben wieder in diesen gesamten Zyklus reingeht. Und das war so der Reiz. Lange Zeit habe ich dann experimentieren müssen, also wie ich das jetzt hinbekomme. Und habe mir dann so eine klassische Urnenform geholt, eine ganz einfache. Und habe dann eben auch wieder mit dem Gipsmantel und dann mit Gießen und mit feinem und grobem Salz. Und die Salz habe ich, glaube ich, damals aus dem Schlachthof bekommen. Und die Urnen sind auch innen drin hohl, also man könnte sie regelrecht benutzen. Eine kristalline Oberfläche, marmorähnlich, die Deckel lassen an Visiere denken. Dicht gedrängt stehen sie, ohne erkennbare Ordnung. Sehen so die letzten Dinge aus? I'm going down to Alphabet Street. Talk. Sehen so die letzten Dinge aus? Ich hatte damals 60 und ich glaube, ich habe nur noch 30. Es passierten immer kleine Unglücke, Wasserrohrbrüche. In der Kunst sind die Dinge, wie etwa diese 60 Urnen aus Salz, natürlichen oder destruktiven Prozessen ausgesetzt. Im täglichen Leben geht Tonja Kudras pfleglich und sparsam mit den Dingen um. In Köln bei so einem Papiercontainer habe ich irgendwie Sachen weggebracht für jemanden. Und da war ein Karton. Und dieser Karton, es regnete, der Karton war mit der Öffnung zur Seite. Das war komisch und habe so reingeguckt und da war ein altes Radio drin. Und dann habe ich mir gesagt, dieses Radio muss heil sein, weil jemand hat sich Gedanken gemacht, der hat diesen Karton so hingestellt, dass das Radio nicht nass wird. Und siehe da, dieses Radio ist heil. Und das habe ich auch mitgenommen. Ich bin geboren bin als viele andere, die politisch zu Ich habe so ein kleines Privatmuseum und da hat jedes Ding irgendwie so eine Geschichte. Während Tonja Kudras ihren alten Apothekerschrank öffnet, machen wir uns auf zu archivierten Gedanken. Fossilien, da ist eben halt ein Seeigel, der aus dem Acker von meinen Eltern ist. Es gibt auch Sachen vom Sperrmüll, die ich einfach auch schön gefunden habe, die sehr liebevoll gemacht sind. Es gibt auch Steine eben halt, die ich dann bewusst ausgesucht habe. Oder es gibt ein Rochenei, was ich schon ganz lange habe. Oder präpariertes Teil von einer Schildkröte. Das hat dann mit meinem Bruder was zu tun. Und kleine Kunstgegenstände. Jetzt wie die Arbeit hier von Sabine Dibban. Ein Gepäckschein mit einem roten Bändchen. Und vorne ist mein Name und die Adresse noch in Schlesien. Drittes Kapitel. Letzte Dinge. Das Ding als Gedachtes, das Ding an sich. Excusez-moi. Wo finde ich Gegenstände, die uns in keiner sinnlichen Anschauung gegeben werden? Mithin nicht sinnliche Gegenstände. Sie meinen die neue Kollektion aus Mailand? Im Zwischengeschoss, hinter den Duftkerzen. Die Dinge sind abgefallen. Und weggeworfen und hergestellt und geliebt und erworben und gesammelt haben wir sie. Sehen wir über den Tellerrand der Dinge. Gibt es hinter dem Ding ein eigentliches Ding, ein Ding an sich? Du, Frau Hauptmann, da kommt jetzt so ein Gnom mit Perücke und Puder. Ich glaube, der ist Schauspieler. Du stehst doch auf sowas. Ich suche Dinge, die nicht bloß Erscheinungen, Phänomena sind, sondern Dinge, die Gegenstände des Verstandes sind. Soll es ein Geschenk sein? Auch Numena oder Intelligibilia oder eben Dinge an sich, wenn Sie so wollen. Was für ein Ding? Der Verstand bezieht sich auf ein Etwas gleich X, wovon wir gar nicht wissen, noch überhaupt nach der jetzigen Einrichtung unseres Verstandes wissen können, sondern welches vom Verstand in den Begriff des Gegenstandes vereinigt wird. Wie sieht es denn aus? Mademoiselle, ich suche das Objekt einer nicht sinnlichen Anschauung. Hinter den Erscheinungen sind die Sachen an sich selbst, von deren Wirkungsgesetzen man nicht verlangen kann, dass sie mit denen einerlei sein sollten, unter denen ihre Erscheinung stehen. Ersatzteile führen wir nicht. Herr Kant aus Kaliningrad, bitte begeben Sie sich zum Service Point in unserem Dachcafé. Es ist ein Gegenstand für Sie abgegeben worden. Traveling from the station, you know I did. Auf NDR4 hörten Sie die Sendung Ding, Unding, Unrat. Vom Wegwerfen und Behalten, ein Feature von Birgit Kjupel und Wiebke Johansen. Es sprachen Bettina Engelhardt, Ulrike Krote, Douglas Welpert, Siegfried Schwintek, Angelika Wockert und Mario Elskins. Regie Hartwig Tegeler, Redaktion Ursula Voss.